Was soll nicht alles meine Sache sein? Vor allem die gute Sache, dann die Sache Gottes, die Sache der Menschheit, der Wahrheit, der Freiheit, der Humanität, der Gerechtigkeit. Ferner die Sache meines Volkes, meines Fürsten, meines Vaterlandes. Endlich gar die Sache des Geistes und tausend andere Sachen. Nur meine Sache soll niemals meine Sache sein. Pfui über den Egoisten, der nur an sich denkt. Sehen wir denn zu, wie diejenigen es mit ihrer Sache machen, für deren Sache wir arbeiten, uns hingeben und begeistern sollen. Ihr wisst von Gott viel Gründliches zu verkünden und habt jahrtausende lang die Tiefen der Gottheit erforscht und ihr ins Herz geschaut, so dass ihr uns wohl sagen könnt, wie Gott die Sache Gottes, der wir zu dienen berufen sind, selber betreibt. Und ihr verhehlt es auch nicht, das Treiben des Herrn. Was ist nun seine Sache? Hat er, wie es uns zugemutet wird, eine fremde Sache? Hat er die Sache der Wahrheit, der Liebe zur Seinigen gemacht? Euch empört dies Missverständnis. Und ihr belehrt uns, dass Gottes Sache allerdings die Sache der Wahrheit und Liebe sei. Dass aber diese Sache keine ihm Fremde genannt werden könne, weil Gott ja selbst die Wahrheit und Liebe sei. Euch empört die Annahme, dass Gott uns armen Würmern gleichen könnte, indem er eine fremde Sache als eigene beförderte. Gott sollte der Sache der Wahrheit sich annehmen, wenn er nicht selbst die Wahrheit wäre? Er sorgt nur für seine Sache. Aber weil er alles in allem ist, darum ist auch alles seine Sache. Wir aber, wir sind nicht alles in allem. Und unsere Sache ist gar klein und verächtlich. Darum müssen wir einer höheren Sache dienen. Nun, es ist klar, Gott bekümmert sich nur ums Seine, beschäftigt sich nur mit sich, denkt nur an sich und hat sich im Auge. Wehe allem, was ihm nicht wohlgefällig ist. Er dient keinem Höheren und befriedigt nur sich. Seine Sache ist eine rein egoistische Sache. Wie steht es mit der Menschheit, deren Sache wir zur unsrigen machen sollen? Ist ihre Sache etwa die eines anderen und dient die Menschheit einer höheren Sache? Nein. Die Menschheit sieht nur auf sich. Die Menschheit will nur die Menschheit fördern. Die Menschheit ist sich selber ihre Sache. Damit sie sich entwickle, lässt sie Völker und Individuen in ihrem Dienste sich abquälen. Und wenn diese geleistet haben, was die Menschheit braucht, dann werden sie von ihr aus Dankbarkeit auf den Mist der Geschichte geworfen. Ist die Sache der Menschheit nicht eine rein egoistische Sache? Ich brauche gar nicht an jedem, der seine Sache uns zuschieben möchte, zu zeigen, dass es ihm nur um sich, nicht um uns, nur um sein Wohl, nicht um das Unsere zu tun ist. Seht euch die übrigen nur an. Begehrt die Wahrheit, die Freiheit, die Humanität, die Gerechtigkeit etwas anderes, als dass ihr euch enthusiasmiert und ihnen dient? Sie stehen sich alle ausnehmend gut dabei, wenn ihnen pflichteifrigst gehuldigt wird. Betrachtet einmal das Volk, das von ergebenen Patrioten geschützt wird. Die Patrioten fallen im blutigen Kampfe oder im Kampfe mit Hunger und Not. Was fragt das Volk danach? Das Volk wird durch den Dünger ihrer Leichen ein blühendes Volk. Die Individuen sind für die große Sache des Volkes gestorben. Und das Volk schickt ihnen einige Worte des Dankes nach und hat den Profit davon. Das nenne ich mir einen einträglichen Egoismus. Aber seht doch jenen Sultan an, der für die Seinen so liebreich sorgt. Ist er nicht die pure Uneigennützigkeit selber? Und opfert er sich nicht stündlich für die Seinen? Jawohl, für die Seinen. Versuch es einmal und zeige dich nicht als der Seine, sondern als der Deine. Du wirst dafür, dass du seinem Egoismus dich entzogst, in den Kerker wandern. Der Sultan hat seine Sache auf nichts als auf sich gestellt. Er ist sich alles in allem, ist sich der Einzige und duldet keinen, der es wagte, nicht einer der Seinen zu sein. Und an diesen glänzenden Beispielen wollt ihr nicht lernen, dass der Egoist am besten fährt? Ich meines Teils nehme mir eine Lehre daran und will, statt jenen großen Egoisten ferner uneigennützig zu dienen, lieber selber der Egoist sein. Gott und die Menschheit haben ihre Sache auf nichts gestellt, auf nichts als auf sich. Stelle ich denn meine Sache gleichfalls auf mich, der ich so gut wie Gott das Nichts von allem anderen, der ich mein Alles, der ich der Einzige bin? Hat Gott, hat die Menschheit, wie ihr versichert, Gehalt genug in sich, um sich alles in allem zu sein? So spüre ich, dass es mir noch weit weniger daran fehlen wird und dass ich über meine Leerheit keine Klage zu führen haben werde. Ich bin nicht nichts im Sinne der Leerheit, sondern das schöpferische Nichts. Das Nichts, aus welchem ich selbst als Schöpfer alles schaffe. Fort denn mit jeder Sache, die nicht ganz und gar meine Sache ist. Ihr meint, meine Sache müsse wenigstens die gute Sache sein? Was gut, was böse? Ich bin ja selber meine Sache und ich bin weder gut noch böse. Beides hat für mich keinen Sinn. Das Göttliche ist Gottes Sache, das Menschliche Sache des Menschen. Meine Sache ist weder das Göttliche noch das Menschliche, ist nicht das Wahre, Gute, Rechte, Freie und so weiter, sondern allein das Meinige. Und sie ist keine allgemeine, sondern ist einzig, wie ich einzig bin. Mir geht nichts über mich. Als Reflex auf die Knute des zaristischen Regimes ist Sergei Netschajews Katechismus des Revolutionärs zu sehen. Speerspitze 3. Wohl niemand hatte je einen radikaleren Ansatz. Er erklärte ausnahmslos allen den Krieg. Netschajew ist der Terrorist par excellence. Erfahrung der Missachtung und Ohnmacht, gesellschaftlich, politisch und persönlich, führten bei ihm, wie bei so vielen anderen Terroristen, zur Selbststilisierung, zur Selbstüberhöhung, als einzig denkbarer Gegenreaktion, als Akt der Revolte. Die Folge davon aber, in sich stimmiger, unversöhnter Fundamentalismus, ein Abbrechen jeglicher Brücken, das unbedingte, fanatischsten Denkens, verquer-utopisches, undurchdachtes, unbedachtes, ein Lieber überall woanders, aber längst nicht mehr hier, ein Alles oder Nichts, ein verlorener Glaube an eine, wie auch immer geartete, gemeinsame Zukunft, überhaupt an Gutes und nicht zuletzt der verlorene Glaube an sich selbst. Die Pflichten des Revolutionärs sich selbst gegenüber. 1. Der Revolutionär ist ein vom Schicksal verurteilter Mensch. Er hat keine persönlichen Interessen, keine geschäftlichen Beziehungen, keine Gefühle, keine seelischen Bindungen, keinen Besitz und keinen Namen. Alles in ihm wird von dem einzigen Gedanken an die Revolution und von der einzigen Leidenschaft für sie völlig in Anspruch genommen. 2. Der Revolutionär weiß, dass er in der Tiefe seines Wesens, nicht nur in Worten, sondern auch in Taten, alle Bande zerrissen hat, die ihn an die gesellschaftliche Ordnung und die zivilisierte Welt mit all ihren Gesetzen, ihren moralischen Auffassungen und Gewohnheiten und mit allen ihren allgemein anerkannten Konventionen fesseln. Er ist ihr unversöhnlicher Feind, und wenn er weiterhin mit ihnen zusammenlebt, so nur deshalb, um sie schneller zu vernichten. 3. Der Revolutionär ist ein Mensch, der sich seiner Aufgabe verschrieben hat, dem Staat und den gebildeten Ständen gegenüber erbarmungslos. Und von ihnen kann er keine Gnade erwarten. Zwischen ihm und ihnen besteht, offen erklärt oder im Verborgenen, ein schonungsloser, unversöhnlicher Krieg bis auf den Tod. Er muss sich an die Folter gewöhnen. 4. Tyrannisch gegenüber sich selber muss er auch anderen gegenüber tyrannisch sein. Er muss all die sanften, schwächen Gefühle der Verwandtschaft, Liebe, Freundschaft, Dankbarkeit und sogar der Ehre in sich unterdrücken und der eiskalten, zielstrebigen Leidenschaft für die Revolution Raum geben. Für ihn gibt es nur eine Freude, einen Trost, einen Lohn und eine Befriedigung, den Erfolg der Revolution. Tag und Nacht darf er nur einen Gedanken haben, ein Ziel vor sich sehen, erbarmungslose Zerstörung. Während er unermüdlich und kaltblütig diesem Ziel zustrebt, muss er bereit sein, sich selber zu vernichten und mit seinen eigenen Händen alles zu vernichten, das der Revolution im Wege steht. 5. Das Wesen des wahren Revolutionärs schließt jede Sentimentalität, alle romantischen Gefühle, jede Verliebtheit und jede Verzückung aus. Die revolutionäre Leidenschaft, in jedem Augenblick des Tages praktiziert, bis sie zur Gewohnheit wird, muss mit kühler Berechnung eingesetzt werden. Zu allen Zeiten und an allen Orten darf der Revolutionär nicht etwa seinen persönlichen Impulsen gehorchen, sondern nur jenen, die der Sache der Revolution dienen. Die Beziehungen des Revolutionärs zu seinen Genossen. 6. Der Revolutionär kann keine Freundschaft oder Bindung kennen, außer zu jenen, die durch ihr Handeln bewiesen haben, dass sie, ebenso wie er, sich der Revolution geweiht haben. Der Grad der Freundschaft, der Ergebenheit und Verpflichtung gegenüber einem solchen Genossen wird einzig und allein durch den Grad seiner Nützlichkeit für die Sache der totalen revolutionären Zerstörung bestimmt. 7. Es erübrigt sich, von Solidarität unter Revolutionären zu reden. Darauf beruht die ganze Kraft des revolutionären Arbeitens. Hat man sich erst einmal für einen bestimmten Plan entschlossen, dann muss sich der Revolutionär ganz allein auf sich selber verlassen. Bei Durchführung von Zerstörungsaktionen sollte jeder allein handeln und sich bei keinem anderen Rat und Hilfe holen, es sei denn, dass dies für die Durchführung des Planes notwendig ist. 8. Der Revolutionär dringt in die Welt des Staates, in die Welt der privilegierten Klassen der sogenannten Zivilisation ein und lebt in dieser Welt nur zu dem Zweck, ihre rasche und totale Zerstörung herbeizuführen. Er ist kein Revolutionär, wenn er auch nur die geringste Sympathie für diese Welt aufbringt. Er sollte nicht zögern, irgendeine Stellung, einen Ort oder einen Mann auf dieser Welt zu zerstören. Er muss alle und alles in ihr mit dem gleichen Hass hassen. Umso schlimmer für ihn, wenn er irgendwelche Beziehungen zu Eltern, Freunden oder geliebten Wesen hat. Lässt er sich von diesen Beziehungen ins Wanken bringen, so ist er kein Revolutionär mehr. 9. Mit dem Ziel der unversöhnlichen Revolution vor Augen wird der Revolutionär häufig innerhalb der Gesellschaft leben. Ja, er muss es sogar, während er vorgibt, ein ganz anderer zu sein als der, der er wirklich ist. Denn er muss überall eindringen, in die höheren und mittleren Stände, in die Handelshäuser, die Kirchen, die Paläste der Herrschenden und in die Welt der Bürokratie, die Welt der Literatur, des Militärs und der Banken. 10. Der Revolutionär muss sich den Anschein geben, als arbeitete er mit ihnen zusammen, als folgt er ihnen blindlings, während er gleichzeitig ihre Geheimnisse ausspioniert, bis sie völlig in seiner Macht sind. Sie müssen danach so kompromittiert sein, dass es letztendlich für sie keinen Ausweg mehr gibt und er sich ihrer bedienen kann, um im Staate Unordnung zu schaffen. Aleister Crowley, Speerspitze 4, schließlich Propagandist eines strikten Do What You Like, einstmals tituliert als gefährlichster Mensch auf Erden, gefiel sich lebenslang in monströs religiösen, abschweifenden Auflösungsfantasien. Sei nicht mehr länger du, zerstöre jede Bindung, gib dich allem hin, verströme dich in der mächtigen See, the mighty sea. Dein Hirn soll stumm sein. Dein Herz soll nicht mehr länger schlagen. Dein Hirn soll stumm sein. Dein Herz soll nicht mehr länger schlagen. Sei nicht mehr länger du. Reiß dir die Mutter aus dem Herzen. Tritt deine Frau. Spuck deinem Vater ins Gesicht. Lass deine Augen starren vor unauslöschlicher Lust. Lass deine Kinder werden die Beute von Hunden und Geiern. Sei nicht mehr länger du. Viel zu lange stehst du schon zwischen dem Abgrund der Höhe und dem Abgrund der Tiefe. Dein Begleiter erwartet dich. Er ist ein schwarzer, schrecklicher Gott. Hinter einer Maske hat er sich verborgen. Er ist ein schwarzer, schrecklicher Gott. Von Smaragd und Permut sind seine Schwingen. Er ist das Auge im Dreieck, er ist die Ziege des Geistes, er ist der silberne Stern. Wen er liebt, den züchtigt er mit vielen Ruten. Wen er liebt, den züchtigt er mit vielen Ruten. Er ist die Existenz, die jenseits der Existenz der Existenzen ist. Tiefer verwurzelt als der Baum, der kein Ding ist, im Land des Nichtdings. Ihr werdet wissen, wenn er in euch ist. Ihr werdet wissen, wenn er in euch ist. Wenn er seine Kapuze über eure Schädel zieht, wenn seine Gewalt größer ist als die des eingepferchten Indus. Töte dich selbst, wie auch wir getötet werden, im Tod, der Leben ist, im Frieden, der die Mutter des Krieges ist, in der Dunkelheit, die Licht ist. Wie der Indus fließt in der Höhle des Gletschers, Wasser zwischen größeren und kleineren Hügeln, durch die Hügel, durch die Ebene, bis zur Mündung. Wo es fortspringt in die mächtige See, ja, die mächtige See. Michael Farin, Mensch in der Revolte, vier Speerspitzen der Auflehnung. Saad, Stirner, Netschajew und Crowley. Mit Meret Becker, Katja Bürkle und Jens Harzer. Musik: Hautzinger, Zeitblom. Ton und Technik: Ingo Kraus, Boris Wilsdorf, Gerhard Wichow, Susanne Herzig. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Realisation: Michael Farin. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion: Katharina Agathos. Herbert Kapfer.